täglich hin und her gerichtet. Superfrau. Ich hab versucht, dir alle Wünsche zu erfüllen. Superfrau. Und heimlich habe ich sogar für dich gedichtet. Superfrau. Und glaubte, dass wir beide immer auch das Gleiche fühlen. Superfrau. Seit Tagen aber kann ich dich nicht mehr verstehen. Superfrau. Denn plötzlich fängst du an, nimmst mir das eigentlich. Superfrau. Mal lächeln und mal kühl, soll wie ein Finster gehen. Superfrau. Du willst die Superfrau und ich wollte nur einfach dich. Superfrau. Superfrau gibt es nicht, denn sie leben nur im Bildschirm ohne Film. Superfrau und Supermänner gleich fast nicht, weil sie immer nur eine Rolle spielen. Deine Sterne blühen. Superfrau. Ich wünsche dir viel Glück, doch ich bleibe, wie ich bin.